Eine Diagnose des gegenwärtig zu beobachtenden Wandels von Arbeit ist die zunehmende Subjektivierung von Arbeit. Das Individuum wird durch Deregulierung und Flexibilisierung der betriebswirtschaftlichen Arbeitsorganisation und dem Übergreifen der Notwendigkeit des Selbstmanagements, auch Entgrenzung, zum Unternehmer seiner eigenen Arbeitskraft, dem Arbeitskraftunternehmer. Einige werden schon mehr darüber wissen, andere haben sich vielleicht noch nicht so ausgiebig damit beschäftigt. Deswegen erkläre ich auch kurz nochmal die Begriffe. Die Verschiebung von Subjektanforderungen lässt sich nicht bloß als reines Phänomen des Arbeitsmarkts beobachten. Insbesondere am Beispiel der Erwartung einer Selbstoptimierung lässt sich zeigen, dass bereits in Bereichen, die dem Arbeitsmarkt vorgeschaltet sind, neue Subjektanforderungen bestehen und ihre Konsequenzen nach sich ziehen. Und das möchte ich eben am Beispiel der Studierenden, insbesondere im Hinblick auf die unternehmerische Hochschule, zeigen. Einerseits lassen sich Symptome dieser neuen Subjektanforderungen als Leiden identifizieren. Andererseits lassen sich bereits institutionalisierte Überschneidungen zwischen Hochschule und Arbeitswelt benennen, die exemplarisch sind für die übergreifenden Subjektanforderungen und eben auch diesen, ich nenne es mal, kulturellen Wandel, der durch dieses unternehmerische Leitbild so die letzten 30 Jahre voranschreitet. In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Diskurse um die Transformation von Studium und Hochschule geführt, ob Bachelorisierung, Turbostudium, Elite-Universität, Stiftungsuniversität und eben auch unternehmerische Hochschule. Einerseits hat die Umsetzung der Bologna-Reform zu einer Neustrukturierung des Studiums in Form der sogenannten Modularisierung geführt, was die Organisation des Studiums grundlegend veränderte. Andererseits hat die Reorganisation und Neuausrichtung vielen deutschen Universitäten sowohl mehr Autonomie gebracht und damit dem Ziel der Befreiung von staatlicher Steuerung und Finanzierung als auch mehr Einflussnahme durch die Privatwirtschaft gebracht. Man kann also sagen, dass sich die Universitäten an einem neuen ökonomischen Leitbild orientieren. Im Folgenden gehe ich kurz auf die Begriffe ein. Arbeitskraftunternehmer und unternehmerisches Selbst. Arbeitskraftunternehmer ist von Voss und Pankratz Ende der 90er aufgekommen und unternehmerisches Selbst von Bröckling. Ich glaube, 2007 hat er das veröffentlicht. Letzteres verstehe ich als Ausweitung des Ersten, der es ermöglicht, das Konzept des Unternehmers der eigenen Arbeitskraft auf andere Bereiche außerhalb des Arbeitsmarktes, wie in diesem Fall die Hochschule, zu übertragen. Dabei lässt sich zeigen, dass man nicht von abgrenzbaren Bereichen ausgehen kann, sondern eine strukturalistische Perspektive einnehmen muss, um die gezielte Anrufung des unternehmerischen Subjekts nachvollziehen zu können. In einem zweiten Schritt werde ich anhand zweier Zeitungsartikel, die ihr jetzt nicht vorliegen habt, aber das ist auch gar nicht schlimm, die These des studentischen Unternehmers der eigenen Arbeitskraft mit Fokus auf die geschilderten Leiden anreißen, um durch den Vergleich der Symptome neuer Subjektanforderungen auch die Leitbilder von Arbeits- und Hochschulwelt vergleichen zu können. Im Anschluss daran werde ich noch einmal detailliert auf die gezielte Anrufung des Subjekts durch die unternehmerische Hochschule eingehen, speziell hier in Frankfurt, und dies beispielhaft an bereits institutionalisierten Mechanismen aufzeigen. Der Begriff des Arbeitskraftunternehmers geht zurück auf Voss und Pankratz, die den Begriff in Folge des sich andeutenden Umbruchs in der Arbeitsgesellschaft in den 80er Jahren erarbeiteten. Mit der zunehmenden Popularität der Managementliteratur, die Antworten auf die neuen Herausforderungen der Globalisierung zu geben versuchte, natürlich aus unternehmerischer, also profitorientierter Perspektive, verbreitete sich die Idee einer innovativen Ausschöpfung von Arbeitskraftpotenzial. Dazu Voss: Ziel der meisten Änderungen ist eine Demontage der Begrenzungen, eine weitgehende Entgrenzung der bisherigen Arbeitsverhältnisse, um soziale und ökonomische Dynamiken zu ermöglichen. Kennzeichnend für diese Veränderung ist auf der betrieblichen Seite die Deregulierung traditioneller Steuerungen durch Flexibilisierung der Arbeitszeit, Arbeitsort sowie des Arbeitsinhalts und damit die Freisetzung von Initiative, Verantwortung und Kreativität durch mehr Autonomie der Angestellten vor allem. Aus der subjektorientierten Perspektive, die Voss einnimmt, lässt sich dieser Wandel zunächst als ambivalent beschreiben. Einerseits bietet die neue Freiheit am Arbeitsplatz die Chance zur Verfolgung eigener Ambitionen wie Selbstverwirklichung und Selbstständigkeit. Andererseits birgt sie das Risiko von Stress, Überforderung und steigendem Fehlerrisiko. Die Entgrenzung von Arbeit und Arbeitskraft hat für das Individuum auch die Entgrenzung von Arbeit und Privatleben zur Folge. Wenn nicht mehr klar vorgegeben ist, wann, was, wo zu tun ist, entsteht der Eindruck, man müsse immer alles überall bearbeiten. Eine solche Entgrenzung gesellschaftlicher Strukturen vollzieht sich in verschiedenen sozialen Dimensionen. Zeit, Raum, eingesetzte Technik, Sozialorganisation, Tätigkeitsinhalt, Motivation und Sinn. Die Abkehr von tayloristisch-fordistischen Betriebsstrategien führt zu einer gezielten Verschiebung von Subjektanforderungen, die zwar die Motivation und Kreativität der Angestellten steigern soll, jedoch negative Auswirkungen auf diese haben können. Sie befinden sich nämlich in einem stetigen Wettbewerb untereinander. Dass das neue Modell von Arbeit und die Idee des unternehmerischen Selbst Anklang finden konnten und finden, begründet Bröckling mit einem kulturellen Wandel seit 1968. Mit dem Aufkommen eines, wie er sagt, kollektiven Begehren nach Autonomie und Selbstverwirklichung und nicht entfremdeter Arbeit, sowie der massenhaften Weigerung, das eigene Leben den vorgezeichneten Bahnen einer fordistischen Normalbiografie auszusetzen, oder auch durch den Mythos des vom Tellerwäscher zum Millionär aufgestiegenen Self-Made-Man, habe die neue Ideologie ihren Siegeszug angetreten. Das unternehmerische Selbst strebt danach, durch Tätigkeit glücklich zu werden. Denn wenn es, wie am Beispiel des zuvor genannten Mythos, frei von Milieus durch eigene Initiative möglich ist, Wohlstand zu erreichen, wer würde es dann nicht versuchen wollen? Das lässt jetzt natürlich jegliche Einbettung des Subjekts in gesellschaftliche Verhältnisse außen vor. Wenn Glück und finanzieller Wohlstand als miteinander einhergehen verstanden werden, so spricht Bröckling von einer Umkehrung von Mitteln und Zwecken. Diese hat zur Folge, dass nicht länger die Ökonomie als ein Instrument im Dienste der Gesellschaft und ihrer politischen Institutionen funktioniert, sondern sie davon entkoppelt neue Handlungsmaxime diktiert. Und dies gilt für mehr oder weniger alle Lebensbereiche. Sich selbst als Unternehmer zu erfahren, ermöglicht es, sich nicht den herrschenden Arbeitsmarktlagen und anderen gesellschaftlichen Verhältnissen ausgeliefert zu fühlen. Nun ist die Maxime, unternehmerisch zu handeln, keine Erfindung des Individuums selbst, vielmehr ist sie ein Effekt permanenter Mobilisierung. Noch ein Zitat von Bröckling. Es spricht vieles dafür, dass die ökonomischen Bestimmungen der Unternehmerfunktion zur Richtschnur individueller Lebensführung sowie mikro- und makropolitischer Steuerungsmodelle avanciert sind. Gerade weil Ersetzbarkeit und Überflüssigkeit des Einzelnen offenkundig sind, erscheint die konsequente Umstellung des Handelns auf schöpferische Durchsetzung neuer Kombinationen, also auch anders gesagt unternehmerisches Handeln, als einzige Chance, der eigenen Ausmusterung zu entgehen. Wer sich nicht in diesen Kampf zu stürzen bereit ist, so die Maxime des unternehmerischen Selbst unserer Tage, der hat schon verloren. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sich durch einen gesellschaftlichen Strukturwandel neue Anforderungen an das Individuum ergeben haben. Basieren Gesellschaft und ihre politischen Institutionen nicht mehr auf staatlichen Steuerungsmodellen, sondern gehorchen sie stattdessen den Imperativen der Ökonomie, so ist von einer Anrufung des unternehmerischen Subjekts auszugehen, dass sich diesen Imperativen anpassen soll bzw. muss, um erstens nützlich und zweitens erfolgreich zu sein. Das unternehmerische Selbst existiert aber nicht im luftleeren Raum, sondern ist als Akteur konkret in eine Struktur eingebettet, die unternehmerisches Handeln erfordert. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass das unternehmerische Selbst eines der größten Projekte des kulturellen Wandels in der Postmoderne darstellt. In der Praxis lassen sich verschiedene Beispiele im Arbeits- und Privatleben finden, an welchen sich unternehmerisches Handeln und seine Folgen aufzeigen lassen. Die neue Autonomie birgt, wie bereits erwähnt, neue Chancen in Form von Selbstbestimmtheit und Risiken in Form von Überforderung. Der französische Soziologe Alain Ehrenberg geht davon aus, dass es sich bei der neuen Freiheit um eine obligatorische Autonomie handelt. Dies veranlasst ihn zu der These, dass soziales Leiden durch einen Widerspruch entsteht, in dem idealerweise Autonomie erwartet und zugelassen wird, andererseits in der Praxis nicht von einer de facto Selbstbestimmung, sondern vielmehr von einer fremdgesteuerten, gezielten Erwartung an diese Autonomie zu bestimmten Zwecken auszugehen ist. Nun komme ich zu den Aussagen in Zeitungsartikeln. Zu den Leiden der Studierenden lässt sich ablesen, welche Strategien einerseits geraten werden, um mit den Anforderungen zurechtzukommen, andererseits auch, welche Erwartungen selbst von Beratungsstellen transportiert werden. Ich fasse nun in einem ersten Schritt die für diesen Vortrag relevanten Passagen der beiden Zeitungsartikel zusammen. Anschließend werde ich versuchen, das geschilderte Leid anhand neuer Subjektanforderungen zu erklären. Davon ausgehend, dass die Unternehmerische Hochschule als Institution in besonderem Maße direkt diese neuen Subjektanforderungen an Studierende vermittelt, werde ich auch die Annahmen Richard Münchs mit einbeziehen, der weniger eine subjektorientierte Perspektive einnimmt, dafür aber die Entstehung neuer Leitbilder im Bildungsbereich analysiert. Jetzt die Titel. Jobben und Studieren bis zur Depression. Und manche haben das Gefühl, sie schaffen es nicht. So die aussagekräftigen Titel. Beide behandeln das Thema der zunehmenden Betreuung von Studierenden durch psychologische Dienste oder Beratungsstellen. Die Beratungsstellen berichten von den folgenden Symptomen bei Studierenden: Erschöpfung und Selbstzweifel, Überlastung, Angst vor dem Versagen an der Uni, leistungsbezogene Probleme, Arbeits- und Lernstörungen, Prüfungsängste, Aufschiebeverhalten, Probleme bei der Entscheidungsfindung und Selbstwertproblematik. Die Ursachen dieser Symptome werden eher unkritisch begründet. So wird den Studierenden ein eigenes, überzogenes Leistungsideal bescheinigt, als sei es eine subjektive Fehleinschätzung dessen, was von ihnen erwartet wird. Weiter heißt es im ersten Artikel, sie wollen perfekt sein. Auch hier wird es dargestellt, als handle es sich um eine Motivation der Studierenden. Hingegen werden jedoch in dem Interview mit einer Psychologin gesellschaftliche Erwartungen und das geschilderte Leiden in Zusammenhang gebracht. So fragt der Journalist nach den Auswirkungen der Modularisierung für die Studierenden. Die Psychologin sieht in dieser zwar nur eine Teilschuld, sagt aber, dass sich auch der Zeitgeist gewandelt habe. Die Gesellschaft erwartet ein schnelles, ökonomisches, effizientes Studium. Das war früher anders. Noch in den 90er Jahren war die Zeit, die den Studenten der sogenannten Elite für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit gewährt wurde, sehr viel weniger festgezurrt. Wo die eine Beraterin aus dem ersten Artikel dazu rät, mit Hobbys ein Gegengewicht zum Alltag zu schaffen und sich vor allem vom Anspruch zu verabschieden, perfekt sein zu müssen, so als läge es einzig in der Hand der Studierenden selbst, sieht die Psychologin die Notwendigkeit, für die Studierenden in ihre Zukunft zu investieren. Ein Student müsse Jahre vorausdenken und sich bewusst machen, dass er den Lohn für seine Mühe erst viel später erhält. Dass die zu leistenden Investitionen an Arbeitskraft und Geld als prekäres Moment zu deuten sind, unterstreicht die Aussage, dass die Angst umgeht, mit dem erworbenen Wissen womöglich keinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Dazu ein Zitat von Ehrenberg. Die Person wird nicht länger durch eine äußere Ordnung oder die Konformität mit einem Gesetz bewegt. Sie muss sich auf ihre inneren Antriebe stützen, auf ihre geistigen Fähigkeiten zurückgreifen. Die Begriffe Projekt, Motivation, Kommunikation bezeichnen heute die neuen Normen. Das ideale Individuum wird nicht mehr an seiner Gefügigkeit gemessen, sondern an seiner Initiative. Hierin liegt eine der entscheidenden Veränderungen unserer Lebensweise. Denn man kann sich nicht nach Belieben für oder gegen diese Regulationsmechanismen entscheiden. Sie gelten für alle bei Strafe des Ausschlusses aus der Gemeinschaft. Sie manifestieren den allgemeinen Geist unserer Gesellschaften. Sie sind die Institutionen des Selbst. Die Depression zeigt uns die aktuelle Erfahrung der Person, denn sie ist die Krankheit einer Gesellschaft, deren Verhaltensnormen nicht mehr auf Schuld und Disziplin gründet, sondern auf Verantwortung und Initiative. Ehrenberg konstatiert einen signifikanten Zusammenhang von gesellschaftlichem Wandel und sich veränderndem bzw. aufkommendem Leiden. Ich sage kurz dazu, wie das Buch heißt. Im Gegensatz zu Bröcklings unternehmerischem Selbst heißt seins nämlich das erschöpfte Selbst. War es zum Beginn des 19. Jahrhunderts, die als Folge der industrialisierten Umwelt aufgekommenen Nervosität, macht Ehrenberg die obligatorische Autonomie der Individuen in der neoliberalen Gesellschaft für Erschöpfung und Depression verantwortlich. Konkret nennt er die widersprüchliche Autonomie der Individuen, welche mit Verantwortung und Initiative einhergeht, als ausschlaggebend, insofern diese Wettbewerbsverhältnisse impliziert. Und das tut sie auch oder in besonderem Maße für die jüngere Generation Studierender. Denn davon ausgehend, dass sich Initiative als neuer Bewertungsmaßstab für Leistung ergeben hat und nicht mehr von Normalbiografien wie in der fordistischen Gesellschaft auszugehen ist, streben die Studierenden nach grenzenloser Initiative. Sicher gilt das nicht für alle und vielleicht auch nicht für die Mehrheit. Dennoch bedenkt man die neuen Rahmenbedingungen von Studium, Universität und Arbeitsmarkt, so wird schnell deutlich, dass durch die neuen Erwartungen eine besondere Art von Persönlichkeit herauszubilden, teils unbezahlte Praktika zu absolvieren, zu netzwerken, sich gekonnt zu vermarkten, Fremdsprachenkenntnisse zu erwerben, Auslandsaufenthalte zu absolvieren und auch den Druck bedenkt, der durch rasch veraltetes Wissen entsteht, eine Notwendigkeit zum unternehmerischen Handeln besteht. Wie Bröckling sagt, getrieben von der Angst, ohne diese Anpassungsleistung aus der sich über Marktmechanismen assoziierenden gesellschaftlichen Ordnung herauszufallen. Was ja ganz gut zum Titel der Initiative Assoziation aufheben passt. Durch die Verschiebung von Verantwortung wird ein Scheitern den Studierenden und niemand anderem, also auch nicht den gesellschaftlichen Verhältnissen, zugeschrieben. Es gibt demnach immer noch eine Weiter- bzw. Fortbildungsoption. In einer Leistungsgesellschaft, die sich lebenslanges Lernen verordnet, gibt es keinen Abschluss. Ich würde sogar so weit gehen, dass das, was man unbegrenztes Wachstum im Kapitalismus nennt, im Grunde hier auch auf das Individuum übertragbar ist. Immer noch mehr. Es handelt sich dann auch im Speziellen bei den Leiden Studierender nach Ehrenberg um ein Leiden, das in Begriffen des Verlusts und des Ungenügens gegenüber Idealen zum Ausdruck kommt. Das finde ich einen sehr spannenden Begriff. Ein Leiden der narzisstischen Ökonomie des Individuums. Das Subjekt aber bleibt ewig unvollkommen, wird also seinen Narzissmus nie ganz befriedigen können. Und wenn der Wert des Individuums die Selbstachtung ist, dann birgt diese Unvollkommenheit ein enormes Leidenspotenzial. Nun möchte ich etwas genauer auf die gezielte Anrufung des unternehmerischen Subjekts an der Hochschule eingehen. Dazu Bröckling. Das unternehmerische Selbst bezeichnet die Weise, in der Individuen als Personen adressiert werden und zugleich die Richtung, in der sie verändert werden und sich verändern sollen. Ob als Beratung im Career Center, als Grußwort des Präsidenten oder als Ratschlag in der Einführungswoche. Die neoliberalen Leitbilder und die abstrakten unternehmerischen Anforderungen sind nicht nur präsent, sondern bemühen sich aktiv um Hegemonie, die dann wiederum studentische Entscheidungen und Lebensplanungen beeinflusst. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass sich der Wandel der Arbeitswelt auch an den Hochschulen institutionalisiert, zumal sich die Zugriffsmöglichkeiten der Unternehmen auf die Universität erhöht haben und die Unternehmen damit vielerorts die Chance haben, aktiv an der Ausbildung von Studierenden mitzuwirken und gleichzeitig auch Einfluss auf deren Sorgen, Ängste, Ziele und Persönlichkeiten zu nehmen versuchen. Nach Bröckling ist davon auszugehen, dass das Selbst performativ erzeugt wird. In Abhängigkeit institutioneller Settings und gesellschaftlicher Konventionen wird das individuelle Verhalten geprägt. Dies lässt den Rückschluss zu, dass die den Universitäten implizierten Leitbilder, die von den Studierenden bewusst und unbewusst verinnerlicht werden, einen großen Einfluss auf diese haben. Es stellt sich nun die Frage, welches Selbstverständnis die Universitäten postulieren. Und es stellt sich auch die Frage, auf welchem Wege diese an die Studierenden vermittelt werden. Richard Münch ist der Ansicht, dass Hochschulen aus der hierarchischen und bürokratischen Steuerung durch Kultusministerien in eine auf dem Bildungsmarkt zu beweisende Autonomie entlassen werden. Ein Zitat dazu: In der Perspektive des Diskurses zur Wissensgesellschaft hängt unser zukünftiger Wohlstand vom immer schnelleren Wachstum des Wissens und dessen immer rascherer Umsetzung in Technologie und ökonomisch verwertbare Produkte ab. Die neue Autonomie der Hochschulen brachte neben ihrer vermeintlichen Befreiung von staatlicher Kontrolle und der damit einhergehenden Finanzierung durch Drittmittel die Notwendigkeit der Wettbewerbsfähigkeit mit sich. Dass Wissenschaft einer Wettbewerbslogik folgt, ist nicht neu. Relativ neu ist aber, zumindest im deutschen Bildungssystem, dass Hochschulen unternehmerisch handeln müssen, um Gelder zu akquirieren, um ihre organisatorische Dynamik und ihr Innovationspotenzial auszubauen und um mehr denn je im Wettbewerb um Kapital und Reputation mit anderen Universitäten bestehen zu können. Denn das ist notwendig, um sich in einem stetig beschleunigenden Prozess des Wandels von Gesellschaft und ihrer Wissensproduktion behaupten zu können. Ein Aspekt dieser Wettbewerbslogik ist es, im Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu sein. Unter anderem wird dazu auf die besten Köpfe gesetzt. Stellen sich Fragen nach Quantität, wie wer hat die Lehrenden bzw. Forscherinnen mit den meisten Publikationen und welche Hochschule bringt am meisten hochqualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchs hervor. Aber auch die Frage nach der Verwertbarkeit von Arbeitskraftpotenzial von Hochschulabsolventen rückt mehr und mehr in den Fokus der Debatte. Modularisierung des Studiums, Transformation der Hochschule und der Wandel der Arbeitsgesellschaft stehen also konkret in einem Zusammenhang. Alle Neuerungen wirken auf und prägen den Typus des studentischen Subjekts. Bietet das Bachelorstudium nicht mehr Zeit und Raum für die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Herausbildung von vom Fachlichen unabhängige Kompetenzen durch Lebenserfahrung, so verpflichten sich die Hochschulen einer neoliberalen Ökonomie sowohl in ihrer inneren Organisation, in ihrem Handeln als Akteur, als auch in ihrer Verantwortung zum Hervorbringen von für die moderne Gesellschaft nützlichen Subjekten. Als Unternehmer seiner selbst wird das Individuum auf einem solchen Bildungsmarkt diejenigen Anreize finden, die es zur Investition in Bildung und Wissensvermehrung zum eigenen Vorteil und zum Nutzen der Gesellschaft veranlasst. Man bedenke die ganzen Soft-Skill-Kurse beispielsweise, die das Leben vielleicht in einem längeren Studium so oder die Kompetenzen, die durch ein längeres Studium einfach nebenher vielleicht zu erlangen waren. Nützlich ist, wer sich auf die herrschenden ökonomischen Verhältnisse einlassen kann und besteht. Wer fähig ist, unternehmerisch zu handeln und damit den Aufgaben des Markts gewachsen ist. Auch Knobloch, der auch einen interessanten Buchtitel hat, nämlich die unternehmerische Hochschule, wir sind doch nicht blöd, sieht den Umbau der Hochschule hin zu einer unternehmerischen in der Wissensgesellschaft begründet. Auch er begründet die Werdung der Hochschule zu einem Marktsubjekt mit der Entlassung in eine Autonomie, die auch hier doppeldeutig ist. Denn einerseits soll diese den Hochschulen mehr Spielraum zur eigenen Profilbildung ermöglichen, andererseits liegt durch sie die alleinige ökonomische und politische Verantwortung in den Händen der Hochschulen und damit wird auch sie erstens einem Marktzwang ausgeliefert und zweitens wird sie allein für ein Scheitern verantwortlich. Weiter zitiert Knobloch Wolfgang Bergsdorf, bis 2007 Präsident der Universität Erfurt. Niemand kann heute wissen, was er morgen wissen muss, um sich übermorgen wirtschaftlich behaupten zu können. Diese Aussage bestätigt einerseits den raschen Verfall von Wissen und andererseits die Frage nach der Verwertbarkeit dieses Wissens. Es wird folglich nicht mehr studiert um des universellen Wissens, sondern vielmehr um ein für den Markt brauchbares Subjekt zu werden. Das schließt sowohl das Fachwissen mit ein, wie auch die Persönlichkeitskompetenzen und darüber hinaus. Auch hier lässt sich zusammenfassend sagen, dass so wie das arbeitende Subjekt zu einem Marktsubjekt wird, durch Freiheit und Autonomie, die eigentlich zum Zwecke der Kosteneinsparung und Produktivität in Form von ausgelagerter Verantwortung und Erzeugung von Wettbewerbsverhältnissen gedacht ist, ebenso die Hochschulen aus denselben Gründen in eine Autonomie entlassen werden. Diese haben so wie das Subjekt ebenso wenig die Macht zu einem Marktsubjekt gemacht, das unternehmerisch handeln muss. Und dies hat wie auf allen Ebenen zur Folge, dass sie als Institution den Studierenden das vermittelt, was sie selbst leisten muss. Dazu Knobloch: Die unternehmerische Universität braucht den unternehmerischen Studenten und sie formt ihn nach ihrem Bilde. Ich fasse noch einmal das Gesagte zusammen, dann bin ich auch durch. Das Selbst wird performativ erzeugt. In einer Gesellschaft, die sich nach ökonomischen Prinzipien ausrichtet, bedeutet das, dass man zunächst in der Arbeitswelt durch die Verschiebung von Subjektanforderungen, also mehr Autonomie und damit mehr Verantwortung und die Erwartung der Eigeninitiative sowie ständigen Konkurrenzdruck zum Unternehmer seiner Arbeitskraft werden muss bzw. soll. Diese neuen Anforderungen an das Subjekt erzeugen einerseits Leiden, weil sie einen nicht zu erfüllenden Widerspruch von Anspruch und Realität beinhalten, der das Subjekt zum Scheitern verurteilt und es in die prekäre Situation bringt, dem Ausschluss aus der Gesellschaft durch Misserfolg geweiht zu sein. Die Hochschule existiert als Institution in einer Gesellschaft, die also diese neuen Anforderungen an Subjekte stellt und ebenso an alle Einheiten dieser Gesellschaft. Autonomie wird zu einem normativen Begriff mit zwei Deutungen: Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Letzteres hat zur Folge, dass neben jeder Kraft, die das Individuum in Arbeit investiert, ein Scheitern durch die Offenheit der Möglichkeiten einzig dem Einzelnen zugeschrieben wird. Es entsteht ein enormer Leistungsdruck. Dieser enorme Leistungsdruck führt zu Leiden. Wenn die Hochschule nur im Zusammenhang mit den herrschenden Verhältnissen zu denken ist, so gilt erstens das Gleiche für sie und zweitens suggeriert auch sie den Studierenden, dass sie Angebote zu, ich nenne es mal, Bildung zweiten Grades bereitstellt, also vor allem Persönlichkeitsbildung, wie die schon erwähnten Softskill-Kurse, möglich macht, die sie für die Arbeitswelt befähigen sollen, auch und obwohl es nicht originäre Aufgabe der Universität ist. Auf den Studierenden lastet somit derselbe Leistungs- bzw. Erwartungsdruck wie auf Arbeitenden.